Wien 2, Schreigasse 12, Wohnung von Elsa und Jona Spiegel. Jackie Young wurde am 18. Dezember 1941 als Jona Spiegel in Wien geboren. Seine Mutter war Elsa Spiegel, geboren 1909. Sein Vater ist unbekannt, aber ziemlich sicher war er kein Jude. Sie waren nicht verheiratet. Jackies Großeltern waren Leopold und Emilie Spiegel. Bis zum Alter von 19 Jahren hat Jackie Young nicht gewusst, dass seine Mutter nach Minsk deportiert und in Malitrostene ermordet wurde, als er 5,5 Monate alt war. Und dass er selbst einen Teil seiner frühen Kindheit in Theresienstadt verbracht hatte. Jackie beschreibt, wie er die Wahrheit herausgefunden hat. 3 Monate vor meiner Heirat mit Lita mussten wir mit unseren Dokumenten zur jüdischen Gemeindevorstehung gehen, um die Erlaubnis für die Heirat in der Synagoge zu bekommen. Wir gingen zusammen mit meiner Adoptivmutter und der Mutter meiner Verlobten in das Büro, wo meine Mutter die Namensänderungsurkunde und eine gekürzte Version meiner Geburtsurkunde vorlegte. Der Sekretär sagte, »Sie sind also in Österreich geboren.« Dann fragte er meine Mutter, ob sie auch dort geboren wurde, und sie sagte nein. Ich konnte sehen, dass sie die Tatsache, dass ich adoptiert wurde, verbergen wollte und sagte zu ihr, »Warum sagst du dem Mann nicht die Wahrheit über mich, dass ich adoptiert bin?« In diesem Fall, sagte er, brauche ich einen Nachweis, dass ihre leibliche Mutter Jüdin war. Meine Adoptivmutter versicherte ihm, dass sie wirklich Jüdin war, dass das Dokument im Safe war, und sie fragte, ob er ihr nicht einfach aufs Wort glauben konnte. Auf keinen Fall, sagte er, sie müssen das Dokument bringen. Er fragte mich dann, ob ich beschnitten sei und Bar Mitzwa gefeiert hätte. Und ich bejahte beides. Meine Verlobte unterbrach und sagte, dass wir genug von dem ganzen Stress hätten und dass es egal wäre, wir würden eben auf dem Standesamt heiraten. Aber meine Mutter wollte, dass wir in der Synagoge heiraten, und sie sah ein, dass sie dafür das Dokument vorlegen musste. Wir gingen alle zu der Safe-Anlage und ich konnte es nicht erwarten, diese Papiere in die Hände zu bekommen. Ich wollte sehen, was meine Mutter vor mir zu verstecken versuchte. Ich bat sie, sie mich anschauen zu lassen, aber sie hielt sie schreiend und weinend fest. Zurück im Büro der Synagogengemeinde kontrollierte der Sekretär die Papiere und sagte uns, dass sie in Ordnung wären. Er schien ohne jedes Mitgefühl zu sein. Ich schnappte mir die Papiere, als er sie meiner Mutter zurückreichte, und zu meinem größten Erstaunen sah ich, dass ich in einem Konzentrationslager gewesen war. Mein wirklicher Name war Jona Jakob Spiegel und der Name meiner Mutter war Elsa Spiegel, geboren 1909 in Wien. Ich war mit einem Bombenflugzeug nach England gebracht worden. Wir standen alle wie erstarrt da, dann wurde ich hysterisch. Ich hatte von diesen schrecklichen Orten gehört und konnte nicht fassen, dass ich damit zu tun hatte. Meine Mutter sagte immer wieder, dass es schon lange her war und dass ich noch ein Baby gewesen war. Ich schrie sie an, »Warum hast du mir das nicht früher sagen können? Immer erfahre ich alles von anderen Leuten.« Jackies Mutter Elsa Spiegel war 33, als sie ermordet wurde. Jackie kam in ein Waisenhaus in Wien, bis er nach Theresienstadt deportiert wurde, wo er mit Glück überlebte. Er kam mit 9 Monaten dorthin und blieb bis zum Alter von 3,5 Jahren. 1945 wurde er mit einem Bombenflugzeug nach England gebracht und kam in das Waisenhaus Weir Courtney in Lingfield. Dort blieb er, bis er im Alter von 5 Jahren adoptiert wurde. Sein ganzes Leben lang suchte Jackie Young nach seinen Wurzeln und unternahm viele Reisen, um etwas über seine Vergangenheit zu erfahren. Seine Mutter Elsa Spiegel war eine Hutmacherin in Wien. Sie wohnte in 3 verschiedenen Wohnungen. Zuerst im 20. Bezirk bei ihrem Vater Leopold Spiegel und am Schluss im 2. Bezirk in der Schreigasse 12, von wo sie deportiert wurde. 1941 gebar sie Jona Jakob Spiegel im Rothschild-Spital, das nicht mehr existiert. Elsa hatte einen Bruder namens Rudolf Spiegel. Er war 6 Jahre älter als Elsa. Er wurde nach Nisko in Polen zur Zwangsarbeit geschickt. Es gab noch eine andere Schwester, Hilde Neumann. Sie verließ Österreich 1939 Richtung England. Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Leopold Spiegel wurde ebenfalls nach Theresienstadt deportiert. Jackies Großmutter Emilie Spiegel, geborene Schwarz, wurde 1939 auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. 2005 wurde für sie ein Grabstein errichtet.